dass das Angleichungsbedürfnis an das Herrenvolk den Juden veranlasst, wenn irgend möglich hervorstechende Rassenmerkmale zu beseitigen, ist begreiflich. So kann es denn keineswegs befremden, dass von jüdischer Seite Versuche zur Gestaltveränderung störender Körperformen unternommen werden, wobei sowohl menschliche Fleisch- und Hautbestandteile als auch Paraffin zu plastischen Umgestaltungszwecken zur Verwendung kommen. So gelingt es denn heute auch schon, krumme und hässliche Nasen geradezu umzubauen, wodurch die Angliederung und Ähnlichmachung an die arische Bevölkerung immerhin äußerlich hin und wieder gelingen mag. Namentlich zur Verwendung von Abkommandierten dürften derartige Umformungen wichtige Dienste leisten. Sollte diese vergewaltigende Umformung der menschlichen Gestalt im Dienste der Verwischung von Rassemerkmalen und Gegensätzen Fortschritte machen, so würde hoffentlich dem Deutschen doch endlich klar werden, welches das sicherste und untrüglichste Unterscheidungsmerkmal des jüdischen Feindes ist: sein Geist, sein beweglicher, allgestaltiger und gestaltloser Geist, der das einzig Wesentliche ist, das keinerlei Umgestaltungskünste aus der Welt schaffen können und der, wenn er im Dienste von Anpassung und Mimikrie wirklich einmal völlig zurückgedrängt würde, Wesen und Gefahr des Judentums ja geradezu aus der Welt schaffte. Für diesen Verstellungsschwindel wären wir dem Juden äußerst dankbar. Nur leider, gerade dieser Geist ist es, von dem er sich nimmer trennen mag, noch auch kann, dieweil eben keiner wird, was er nicht ist. Und nun male man sich aus, was einer arischen Bevölkerung bevorsteht, wenn nur mehr eine rein jüdische Ärzteschaft über Leben und Gesundheit zu wachen hätte, unkontrolliert und ungehemmt von Kollegen arischer Struktur. Wie jede missliebige Geistigkeit alsbald vor das Forum der jüdischen Psychiatrie gelangen würde und alles Zion Widerstreitende unbarmherzig als Irrsinn gebrandmarkt und ausgeschaltet würde. Und nun gar die Verbrechen, die ungestört und ungestraft unter dem Schilde ärztlicher Behandlung an allem arischen Menschentume begangen werden könnten. Wie leicht kann ärztliche Behandlung eine Krankheit chronisch machen, ja geradezu hervorbringen? Und wie ungezügelt werden alle Instinkte zionistischer Schlauheit und Vergewaltigung emporflammen, wenn nirgends mehr eine Gefahr droht, dass der Name des Herrn entheiligt, das heißt also, dass im Dienste des auserwählten Volkes begangene Verbrechen entlarvt werden. Wer einigen Einblick darein gewonnen hat, mit welcher Nonchalanz und selbstverständlichen Dienstbeflissenheit sich jüdische Psychiatrie in den Dienst jeglichen von Zion ausgehenden Vergewaltigungswillen stellt, der müsste bei dem Gedanken schaudern und geradezu verzweifeln, wenn die Möglichkeit rechtschaffen arischer psychiatrischer Kontrolle einmal aus einfachem Grunde ausgeschaltet bliebe, weil sie nicht mehr vorhanden wäre. Man vergleiche hier den Fall jenes Engländers sowie den des Verfassers, welche beide mit Hunderten von Schicksalsgefährten untrennbar für alle Zeiten in der Versenkung einer Irrenanstalt verschwunden wären, gäbe es keine arische Ärzteschaft mehr in Europa. Und nun gar, wenn es um die völlige Beseitigung unliebsamer Persönlichkeiten geht. Alle die in unserem Aufsatze »Weiße und schwarze Magie« angedeuteten Vernichtungsmöglichkeiten würden unter ausgesprochen jüdischer Oberhoheit in erschreckender Weise Überhand nehmen. Und der politisch Missliebige, der etwa mit einer künstlich erzeugten Stirnhöhleneiterung nur auf den jüdischen Fachgelehrten angewiesen wäre, liefe Gefahr, in die Hände eines Mitverschworenen zu geraten und also dank der Unkontrollierbarkeit jeglicher spezialisierter Behandlung zu spät oder gar nicht operiert zu werden, so dass Hirnhautentzündung und Tod die mit Leichtigkeit zu erreichenden gewünschten Resultate derartiger künstlicher Infektionen sein würden. Die geheimen Fäden, die von der Politik zur Medizin schon heute hin und wieder führen, ermisst wohl der Uneingeweihte in den seltensten Fällen. Nimmt etwa der jüdische Arzt die noch später zu behandelnden psychagogischen Kniffe von Wahrsagerei und Traumdeutung bei irgendwelchen Vergewaltigungstaten zu Hilfe, so ist es ein Kinderspiel, einen Missliebigen etwa durch Abspenstigmachung aller ihm Angehörigen und Nahestehenden zu isolieren, wie es in früheren Zeiten auch dem Beichtvater nicht minder gelungen war, durch Einflüsterungen kirchenpolitischer Natur vergewaltigend an einen politischen Gegner heranzukommen. Und so hat denn wirklich der Arzt heutigen Tages in jedem Sinne des Wortes die gefährliche und bedenkliche Rolle des Beichtvaters an sich gerissen, und eine arisch orientierte Bevölkerung kann nicht genugsam gemahnt werden, diese unendlich verantwortungsvolle Stellung nur Männern der gleichen geistigen Struktur, wie sie ihr selber zu eigen ist, zu überantworten. Wenn die arische Wissenschaft sich durch Tierexperimente etwas mehr mit den geheimen Vernichtungskünsten einlassen wird, dann wird mit Staunen erkannt werden, wie manche Krankheiten auf künstlichem Wege erzeugt werden können, wovon die unschuldsweise Schulweisheit sich heutigen Tags nichts träumen lässt. So ist denn der Verfasser aufgrund eigenster Erlebnisse und Beobachtungen fest davon überzeugt, dass sich namentlich bei Frauen, die sich dem Klimakterium nähern, Zysten und krebsartige Gebilde künstlich erzeugen lassen. Wenn man Karzinom als den Selbstbefruchtungsprozess zweier Zellen nach Karl Ludwig Schleich auffasst, zu deren Wachstum und Nahrung das umliegende Zellgewebe herangezogen wird, wenn man ferner die übermächtige psychisch-physiologische Gebärbereitschaft der weiblichen Geschlechtsorgane in jenem kritischen Alter bedenkt, so hat die Auffassung nichts Befremdliches, dass ein künstlich erzeugter psychophysiologischer Zirkulationsandrang in jene befruchtungssüchtigen Partien bei stattgehabten Zeugungsakte und dementsprechenden intensiven Erregungsvorgängen, sofern die reale Befruchtung nicht stattfindet, den ungestümen Zellwachstumsdrang jener Organe zu zystösen Bildungen veranlasst. Denke man sich nun durch plötzliche Unterbrechung des geschlechtlichen Verkehrs den Andrang gegen jene nunmehr stark in Tätigkeit gesetzten Partien nicht mehr entlastet, nehme man noch eine konstante Beeinflussung dieser Organe, etwa durch eine stetige elektrische Stromvibration, sowie mit geeigneter Nahrung erzeugte peritoneale Reizungen hinzu, so kann die durch gewichtige Erlebnisse des Verfassers begründete Überzeugung nicht von der Hand gewiesen werden, dass dieser Art zystöse Gebilde mit wissenschaftlicher Sicherheit erzeugbar sind.